Hörtext 2. Hallo Mama, hier ist Mark. Tanja und ich bleiben noch einen Tag länger bei Oma. Wir kommen dann morgen um 15 Uhr am Hauptbahnhof an. Hol uns doch bitte mit dem Auto ab. Wir haben so viel Gepäck. Bis morgen. Tschüss.